Freundinnen, liebe Freunde, wie immer, wenn wir die erste Strecke hier in Dessau geschafft haben, und die haben wir geschafft, egal wie präsent sie wieder waren, stehen wir wieder hier und versuchen, die Dessauerinnen, die Dessauer darüber zu informieren, dass sie sich uns anschließen sollen, dass sie nicht zulassen, dass in dieser Stadt noch mehr Morde, noch mehr rassistische Morde, noch mehr rassistische Polizeimorde passieren. Sie sind von uns gewarnt. Wenn sie sich nicht wehren, kann es sein, dass sie die nächsten Opfer irgendwo in einer Zelle sein werden. Liebe Freunde, ihr wisst, dass eine fast 14-jährige politische Arbeit zur Aufklärung, zur Recherche für Uli Jalloh durch uns alle, die zum 7. Januar alle immer wieder nach Dessau kommen, passiert ist. Seit einem Jahr ist die internationale unabhängige Kommission da und sie recherchiert. Im Herbst hat sie ihre Pressekonferenz gegeben. Die ist sehr lang. Schaut sie euch an, hört zu. Da ist ganz viel erklärt worden, warum es zu diesen drei Morden hier in Dessau gekommen ist. Und warum das hier so vertuscht wird, damit das nicht an die Oberfläche kommen kann. Die unabhängige Kommission hat sich die Aufgaben gesetzt, hier das, wo das Unrecht passiert, das Recht. Und das Recht meinen wir, unser Recht, die Menschenrechte. Wir, die immer für die Gerechtigkeit, für den Frieden und für die Freiheit immer auf die Straßen gegangen sind, sprechen sollen. Denn das System hat alles dazu getan, dass das alles seit Jahren einfach immer wieder unterdrückt wird. Der Kampf um Gerechtigkeit von Uli Jalloh ist nicht jetzt seit 13 Jahren. Uli Jalloh ist ein Symbol für die Unterdrückung, Ausgrenzung, Entrechtung, Kolonialismus, Diktatoren. Das müssen wir wissen, wenn wir nach Dessau kommen. Denn Uli Jalloh ist Opfer von all diesen Systemen geworden. Ja, hier in Dessau ist er verbrannt worden durch Polizeihand, kollektiven Polizeihand, was permanent hier unterdrückt wird. Aber wenn wir den Namen Uli Jalloh oder Uli Jalloh, das war Mord, damit meinen wir die Morde in den Lagern, in den Isolationskämpfen, die Morde im Mittelmeer, die Morde in unseren Gefängnissen, die Vergewaltigungen. Diese Morde sind gleichzusetzen mit dem Mord von Uli Jalloh. Der Rassismus hat klar und deutlich hier sich gezeigt. Und wir sind diejenigen, die tagtäglich versuchen, dieses System zu demaskieren, indem wir immer auf die Straße gehen und sagen, Uli Jalloh, das war Mord. Uli Jalloh, das war Mord. Uli Jalloh, das war Mord. Das war Mord. Uli Jalloh. Das heißt, wir gut weiterarbeiten können, politisch, damit diese Verbrechen aufhören, ist es sehr wichtig, die Community zu vergrößern. Das heißt, jeder von uns, und das ist unser Aufruf immer hier an diesem Ort, dass wir den 7. Januar jetzt schon in unserem Kalender ankreuzen müssen, dass wir wissen, 7. Januar bedeutet Dessau. Dessau bedeutet unsere Stimme nach Freiheit, nach Gerechtigkeit und der Verurteilung dieser Verbrecher, die sich hinter den Türen verstecken. Wir haben gesehen, wie sie sich alle in Hauseingängen dort aufgestellt haben, damit sie wieder zuschlagen können. Ja, sie können zuschlagen, die Macht haben sie. Aber der Schmerz, den sie uns damit zufügen wollen, der geht an uns vorbei. Denn durch ihre Schläge kriegen sie uns nicht davon weg, auf die Straßen zu gehen und zivilen Ungehorsam zu leisten und unseren Widerstand zu erklären. Und wenn sie die Verfahren einstellen, die Verfahren eröffnen wir, das müssen sie begreifen, wir drehen den Spieß um. Wir sind diejenigen, die beschließen, wann das Verfahren endgültig zu Ende ist, wann wir dazu sagen, es ist aufgeklärt worden. Es ist wieder nicht Zeit.